Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin. Der Kopf schlug ein paar Mal gegen die bemoosten Stufen am Ufer der Basilika Santissimi Santi Giovanni Paolo, verfing sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen. Von der nahen Kirche schlug es 4 Uhr morgens und der Sog des Wassers verlangsamte sich wie auf Befehl der Glocke. Er ließ immer mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht war. Gefangen in dieser Ruhe schaukelte das leblose Ding auf dem Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Kleine, kurze Wellen kräuselten den Kanal, spielten mit der Leiche und drückten sie gegen die Mauer. Santi Giovanni Paolo vor dem Krankenhaus, Kommissario. Endstation Venedig. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. 1. Teil. Kommissario, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Und es ist 6:30. Schicken Sie mir ein Boot, Miotti, sofort. Ja, Kommissar. Und sagen Sie den anderen, wenn sie vor mir da sind, sollen sie absperren. Niemand darf in die Nähe der Leiche. Und benachrichtigen Sie Dr. Rizzardi. Neben Kommissario Guido Brunetti regte sich seine Frau Paola und sah mit einem Auge zu ihm auf. Das andere war von ihrem schützend gegen das Licht erhobenen rechten Arm verdeckt. Eine Leiche im Kanal. Sie kommen mich abholen, ich rufe dich an. Paola drehte sich auf den Bauch und schlief wieder ein. Sie war sicher der einzige Mensch in der ganzen Stadt, den es nicht interessierte, dass in einem der Kanäle eine Leiche trieb. Er holte ein wollenes Jackett aus dem Schrank. Septembermorgen konnten kalt sein und womöglich war es auch noch windig bei Santissimi Santi Giovanni e Paolo, so nah am offenen Wasser der Lagune. Buongiorno, Kommissario. Buongiorno, Bonsoir. Also dann. In den Adern des Polizeibootführers Bonsoir floss das Blut von zahllosen Generationen von Burano-Fischern. Er trug ein instinktives Wissen über Gezeiten und Strömungen in sich, das es ihm erlaubt hätte, die Kanäle der Stadt mit geschlossenen Augen zu durchfahren. Brunetti stand an Deck, den Kragen gegen den Wind und die morgendliche Kühle hochgeschlagen. Die Boote auf beiden Seiten des Kanals schaukelten in ihrem Kielwasser. Und andere, die mit frischem Obst und Gemüse von San Terrasmo hereinkamen, wichen beim Anblick des Blaulichts seitlich in den Schutz der Häuser aus. Buongiorno, Kommissario. Kommen Sie, hier liegt der Mann. Auf dem Boden sah Brunetti den Körper eines jungen Mannes auf dem Rücken liegen, dessen offene Augen ins Morgenlicht starrten. Und? Er trieb im Kanal, Dottore. Wir haben ihn rausgezogen. Wie es aussieht, ist er schon lange tot. Haben Sie die Leiche durchsucht? Nein, wir haben es für das Beste gehalten, ihn für den Arzt so liegen zu lassen. Gut, gut. Brunetti sah sich das Gesicht des jungen Mannes auf dem Boden an, das jetzt Gegenstand so vieler mitleidloser Blicke war.

und sein Besitz ist rundherum versichert. Ja, dann werde ich mal mit Ruffolos Mutter reden. Vielleicht weiß sie, wo er ist. Die würde doch sogar den Papst anlügen, um ihren Sohn zu retten. Übrigens, Kommissario, gestern Abend hat jemand für Sie angerufen. Eine Frau, eine Ausländerin. Ja, was hat sie gesagt? Sie sprach Englisch. Irgendetwas klang wie Basta oder Pasta. Vielleicht auch Poster. Mehr habe ich nicht verstanden. Kaum war Brunetti in seinem Büro, summte seine Gegensprechanlage. Ja, Vice Questore? Ich möchte mit Ihnen sprechen, Kommissario. Als er in Patters Büro trat, fand er seinen Vorgesetzten mit vor sich gefalteten Händen hinter einem leeren Schreibtisch sitzen, entgegen aller Gewohnheit. Das Gesicht feierlich und wichtig. Setzen Sie sich, Kommissario. Ja, danke. Die erneute Anrede mit seinem Dienstgrad sagte Brunetti, dass er etwas Unangenehmes zu erwarten hatte. Wie ich heute gehört habe, waren Sie ein weiteres Mal in Vicenza? So ist es. Warum war das nötig? Hatten Sie in Venedig nicht genug zu tun? Ich wollte mit ein paar Leuten sprechen, die ihn gekannt haben. Was haben Sie erfahren? Nichts Wesentliches, Vice Questore. Wie, was soll das heißen? Ich habe nichts darüber erfahren, warum ihn jemand hätte umbringen sollen. Ja, und das ist genau der Punkt, Brunetti. Es gibt keinen Grund, und darum haben Sie auch keinen gefunden. Ich glaube, Sie haben mehr als genug Zeit damit verschwendet, in Vicenza herumzujagen, Brunetti. Es gefällt mir nicht, dass Sie die Amerikaner damit behelligen. Das Verbrechen ist hier passiert und der Mörder wird hier gefunden werden. Ich möchte gern, dass Sie Ihre Zeit von jetzt an besser nutzen. Ja, und wie könnte ich das tun, Vice Questore? Ich übertrage Ihnen die Untersuchung des Einbruchs am Canal Grande. Hier die Liste von Signor Viscardi. Es fehlen ein Guardi, ein Monet und ein Gauguin. Ist er noch im Krankenhaus, dieser Signor Viscardi? Ja, ich glaube schon, ja. Warum? Er scheint genau zu wissen, welche Bilder gestohlen wurden, aber die Männer, die sie gestohlen und ihn zusammengeschlagen haben, hat er nicht gesehen. Was wollen Sie damit sagen? Ich will gar nichts sagen, Vice Questore. Was tut Signor Viscardi in Mailand, wenn ich fragen darf? Er ist Direktor einer Reihe von Fabriken. Wissen Sie, was das für Fabriken sind? Ich glaube, Sie stellen Rüstungsgüter her. Na ja, danke. Gut. Nehmen Sie sich diese Einbruchsgeschichte vor, Brunetti. Ich möchte Sie so bald als möglich aufgeklärt wissen. Und ich möchte nicht, dass Sie diese Amerikaner noch weiter belästigen. Es war Raubmord, ist das klar? Brunetti lächelte und überlegte im Gehen, was da wohl für Fäden gezogen worden sein mochten und von wem. Es war klar, dass Pater eine Anweisung bekommen hatte. Der Tod des Amerikaners sollte als Raubmord behandelt werden, nichts weiter. Aber von wem war diese Anweisung gekommen? Von wem? Endstation Venedig. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspück. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den ersten Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hele Darius. Patta, Wolfgang Hinze. Miotti, Christian Berkel. Terry Peters, Frauke Pohlmann. Ambrogiani, Jürg Löw. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Andrea Brunetti, Hussein Cirpici, Hans-Jürgen Gerd, Rudolf Guckelsberger, Michael Holz, Claudia Jahn, Matthias Ponier, Walter Renneisen und Abak Safairat. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin und dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1997.